Die tschechisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft Baek Doosan stellte jüngst den Abriss der revolutionären Tätigkeit von Genossen Kim Jong-il ins Internet. Auf der Homepage erschienen die Bilder von seiner revolutionären Tätigkeit.